Großvater über Bord. Ryder pustete Luftballons auf und übergab sie dann Zuma. Hier, bitte sehr. Das sind ganz schön viele Ballons, Zuma. Ich weiß. Zuma hatte so viele Ballons im Maul, dass diese ihn jetzt langsam in die Luft hoben. Aber Ryder holte den kleinen Labrador schnell wieder auf den Boden zurück. Zuma, du musst warten, bis wir das Rathaus fertig geschmückt haben. Vorher kannst du nicht losfliegen. Das war lustig. Auch die anderen Fellfreunde waren ganz bei der Sache. Die Stufen müssen besonders schön glänzen. Wasserdüsen. Wassermarsch. Dank Marshall waren die Stufen des Rathauses bald so sauber, dass er sich darin spiegeln konnte. Schaufel! Rubble kümmerte sich dafür um die Pflanzen und versorgte sie mit frischer Erde. Und Sky schmückte unterdessen aus der Luft das Rathaus. Achtung, Freunde! Hier kommt die nächste Ballonlieferung! Sie verteilte die bunten Luftballons überall. Wunderschön sah das aus. Passt perfekt! Hallo Frau Bürgermeisterin. Hallo Ryder. Hallo Fellfreunde. Habt ihr alles fertig? Ja, fast, Frau Bürgermeisterin. Meine ganze Familie wird bald hier sein, um den Ur-Ur-Urgroßvater-Gutherztag zu feiern. Wartet, ist denn die Großvater-Gutherz-Statue noch nicht da? Nein, der Sockel vor dem Rathaus war leer. Wo ist denn die Statue geblieben? Ich hab Großvater reinigen lassen, damit er aussieht wie neu und er kommt mit dem Schiff zurück. Captain Tollpatsch bringt ihn mit seiner Flunder zu uns. Er müsste längst hier sein. Unruhig griff die Bürgermeisterin nach ihrem Handy. Hallo, Captain Tollpatsch, hallo? Hallo, Frau Bürgermeisterin. Wo ist Großvater Gutherz? Direkt hinter mir. Er glänzt so, wie er noch nie geglänzt hat. Die haben ihn sagenhaft sauber geschrubbt. Wir sind ganz bald da. Dauert nicht mehr lange. Wow! Babyball voraus! Eine Sekunde! Captain Tollpatsch riss das Ruder herum, um dem Babywal auszuweichen. Captain Tollpatsch, ist alles in Ordnung? Oh ja, nur ein kleiner verspielter Wal. Achtung! Wieder musste der Captain dem Wal ausweichen. Dieses Mal so stark, dass das Schiff sich zur Seite neigte und die Statue ins Wasser fiel. Oh nein! Komm zurück! Großvater über Bord! Über Bord? Wie meinen Sie das? Über Bord? Kein Grund zur Panik. Nur ein kleiner Notfall. Durchsage Ende. Ich bin sicher, er sagte Großvater über Bord. Ryders Handy meldete sich. Hallo? Ryder, ich brauche vielleicht Hilfe von der Paw Patrol. Wegen Großvater Gutherz. Er ist über Bord gegangen. Der Captain ahnte nicht, dass Ryder direkt neben der Bürgermeisterin stand, die alles mit anhörte. Am Ur-Ur-Urgroßvater Gutherztag? Oh. Oh Mann. Wir müssen ihn irgendwie rausholen. Aber wie? Legen Sie auf, Captain. Rufen Sie die Paw Patrol. Naja, die war ja nun bereits da. Hat er schon getan. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin. Wir bringen Ihren Großvater zurück. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Los, komm. Ja! Sofort machten sich die Fellfreunde auf den Weg zur Einsatzzentrale, wo sie sich immer trafen, wenn sie einen Auftrag bekamen. Der kleine Feuerwehrhund kam als letzter. Marshall, deine Wasserdüsen. Ach ja. Wasserdüsen! Der Wasserstrahl traf Rubble mitten ins Gesicht. Tut mir leid, Rubble. Ich meinte, Wasserdüsen weg! Jetzt rannte auch Marshall auf den gläsernen Fahrstuhl zu, rutschte in einer kleinen Wasserlache aus, legte die letzten Meter auf den Bauch zurück und riss dabei Rubble von den Pfoten. Tut mir leid, Rubble. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Und während er die Fellfreunde nach oben brachte, schlüpften diese in ihre Einsatzanzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Ryder schaltete den großen Bildschirm ein. Die Bürgermeisterin hat einen Notfall, Freunde. Captain Tollpatsch war auf der Rückfahrt mit der Statue von Ur-Ur-Urgroßvater Gutherz. Aber sie ist über Bord gefallen. Hilfe! Die Bürgermeisterin liebt die Statue über alles. Und wir werden sie zurückholen, Fellfreunde. Sky, wir brauchen dich, deinen Hubschrauber und dein Seil, damit wir die Statue aus dem Wasser ziehen können. Ich heb jetzt ab! Zuma, könntest du bitte runtertauchen und das Seil festmachen? Ab ins Wasser! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! Sky, Zuma und Ryder machten sich sofort auf den Weg zu ihren Fahrzeugen. Die standen in den Garagen im Erdgeschoss der Einsatzzentrale und dorthin führte eine Rutsche mit vielen Kurven. Sky sauste als Erste hinunter und landete direkt in ihrem Hubschrauber, den sie sofort startklar machte. Juhu, ja! Dann war Zuma an der Reihe. Auch er sauste die Rutsche hinunter, bis zu seinem Luftkissenboot und überprüfte schnell noch die Ausrüstung. Ryder war die große Stange hinuntergerutscht, saß bereits auf seinem Quad und erwartete Zuma und Sky vor der Einsatzzentrale. Es konnte losgehen. Sky flog voraus, während Zuma und Ryder durch die Stadt rasten und bald den Hafen erreichten, wo eine kleine Rampe direkt ins Wasser führte. Rettungsweste aufblasen! Unter Ryders Quad erschienen Kufen und schon bald sausten er und Zuma nebeneinander über die Wellen auf die Flunder zu, auf der Captain Tollpatsch ihnen aufgeregt zuwinkte. Oh, Paw Patrol, bin ich froh, euch zu sehen! Keine Sorge, Captain Tollpatsch, wir kriegen die verlorene Statue schon wieder. Wo ist sie denn reingefallen? Sie ist direkt hier vom Schiff gefallen, aber es ist zu tief, um was zu sehen. Ist schon gut, ich habe ein Signal auf meinem Pawpad, es zeigt uns genau, wo sich die Statue unter Wasser befindet. Das Pawpad war ein kleiner Computer und auf dessen Bildschirm erschienen jetzt deutliche Umrisse. Da ist er ja. Am Rand von dem steilen Abhang. Seht mal, die Fische mögen Großvater Gutherz auch. Wir sollten die Statue schnell hochholen, bevor sie noch tiefer rutscht. Okay, Sky, du bist direkt über der Statue. Alles klar, Ryder. Sky ließ das lange Seil herab, an dessen Ende ein dicker Haken befestigt war und das nun im Nu im Wasser verschwand. Okay, Zuma, ziehen wir die Taucherausrüstung an. Kurze Zeit später waren der Labrador und Ryder einsatzbereit und tauchten ab. Bunte Fische schwammen um die beiden herum, während es immer tiefer und tiefer hinabging. Und dann, ganz weit unten, entdeckten sie in der Nähe des Abgrundes wirklich die Statue, neben der das Seil baumelte. Ryder wollte es gerade befestigen, als der kleine Babywal auftauchte und so dicht an der Statue vorbeischwamm, dass sie umfiel und immer weiter auf den steilen Abgrund zurutschte. Erst im letzten Moment blieb sie liegen. Was nun? Sofort gab Ryder Zuma ein Zeichen und die beiden tauchten auf. Großvater Gutherz wurde umgeworfen und jetzt ist er am Rand eines tiefen Unterwassergrabens. Das Seil von Sky ist nicht lang genug. Wir kommen nicht an ihn ran. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen eine Lösung finden. Ich habe der Bürgermeisterin versprochen, dass ich gut auf Großvater Gutherz aufpassen werde. Wir müssen es irgendwie schaffen, dass die Statue an die Wasseroberfläche schwimmt. Zum Beispiel mit Ballons. Ballons? Oh, klasse Idee, Ryder. So hebt man auch versunkene Schiffe. Vor dem Rathaus hielt die Bürgermeisterin die Spannung kaum noch aus. Was sollen wir bloß tun? Was sollen wir bloß tun? Mischling Rocky wich ihr nicht von der Seite, doch er wurde jetzt gebraucht. Hallo, Rocky. Ich bin hier, Ryder. Was gibt es? Das Hubschrauberseil reicht leider nicht bis zur Statue. Was brauchst du? Sag schon. Einen großen Ballon, der unter Wasser schwebt. Wir binden ihn am Großvater fest, füllen ihn mit Helium und dann hebt er ihn für uns an die Oberfläche. Ich habe genau den richtigen Ballon dafür in der Zentrale. Sehr gut. Bring ihn und die Heliumflasche zum Anleger. Zuma ist unterwegs. Okay, hab verstanden. Rocky verlor keine Zeit. So schnell es ging, war er mit den Sachen am Hafen und übergab sie Zuma, der dort auf ihn wartete. Hier ist die Heliumflasche und hier der Ballon. Danke, Rocky. Das müsste gut funktionieren. Schon steuerte Zuma das Luftkissenboot zurück zur Flunder und Ryder nahm den zusammengefalteten Ballon und die Heliumflasche an sich. Vielen Dank, Zuma. Captain Tollpatsch war sehr aufgeregt. Ist die Heliumflasche auch voll, Ryder? Fühlt sich so an. Zuma, du nimmst den Ballon mit nach unten. Wir haken ihn an die Statue, füllen ihn mit Helium und dann hebt er die Statue an die Oberfläche. Es geht los! Ryder und Zuma ließen sich mit dem Ballon und der Heliumflasche ins Wasser fallen und tauchten ab. Wieder ging es tiefer und tiefer. Als sie den Rand des steilen Abgrunds erreichten, lag die Statue glücklicherweise immer noch da. Schnell befestigte Zuma an ihr den großen Ballon, den Ryder nun mit Helium füllte. Er wurde größer und größer und begann dann langsam aufzusteigen. Mit der Statue. Juhu, es hat geklappt! Es hat richtig gut geklappt! Jetzt waren auch Zuma und Ryder zurück an der Wasseroberfläche. Vielleicht zu gut. Oh nein, die Statue schwebte bereits in der Luft. Das war echt eine tolle Rettungsaktion. Ja, aber wir können ihn nicht wegfliegen lassen. Sky, kannst du Großvater nach Hause bringen? Na klar, Ryder. Flügel. Sky fuhr ihre kleinen Flügel aus. Ich heb jetzt ab. Und flog dem Ballon und der Statue hinterher. Ja. Ja. Sie drehte noch eine Runde über der Flunder, machte dann eine scharfe Kurve und hatte den Ballon schon erwischt. Gut gemacht, Sky. Wir sehen uns beim Rathaus, Ryder. Vor dem Rathaus trafen nun die ersten Gäste ein und wurden von der Bürgermeisterin begrüßt. Willkommen, Familie Guterz, jung und alt. Hallo, Tante. Gustav, hallo. Julius, Julia. Fehlt hier nicht irgendwas? Gustav hatte den leeren Sockel entdeckt. Ja, ich habe Großvater Guterz reinigen lassen. Das war absolut nötig und, wie es scheint, ist es. Es ist Ur-Ur-Urgroßvater Gutherztag und es gibt keinen Ur-Ur-Urgroßvater Gutherz? Guck mal, ein fliegender Hund! Das war Sky. Sie flog direkt auf das Rathaus zu, mitsamt der Statue. Großvater Gutherz! Ich wusste, die Helfer auf vier Pfoten schaffen das! Hurra! Großvater Gutherz ist wieder da! Natürlich ist er wieder da! Vorsichtig setzte Sky die Statue auf dem Sockel ab. Jetzt war sie wieder da, wo sie hingehörte. Flügel! Die Flügel verschwanden in Skys Rucksack und in diesem Moment kamen auch die Fellfreunde vor dem Rathaus an. Ryder, Hunde, ihr habt's geschafft. Oh, wir danken euch. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten haben den Tag gerettet. Den Großvater-Gutherz-Tag. Großvater Gutherz hat noch nie so glänzend ausgesehen. Oh, danke, Gustav. Schön, das zu hören. Großvater Gutherz sieht wirklich schick aus. Finde ich auch. Warte, siehst du das? Etwas Kleines mit vielen Armen rutschte von der Statue. Oh, ich habe einen Tintenfisch auf dem Kopf. Geh weg! Ryder hielt dem Tintenfisch einen Eimer hin und der sprang erleichtert hinein. Danke, Ryder. Gern geschehen, Frau Bürgermeisterin. Und jetzt alle mal lächeln. Ryder machte ein Erinnerungsfoto. Das ist wirklich eine blitzblanke Statue. Und kein Tintenfisch in Sicht. Ihr habt das mal wieder toll gemacht, Freunde. Jetzt könnt ihr spielen. Ja! Das ließen sich die Fellfreunde nicht zweimal sagen. Und sie freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.